Im Buch Verlag für Hochschulbildung der DVK hat man den Erfolg, Lehrbücher und Nachschlagewerke für Studenten in rund 260 Sorten herauszugeben. Die Journalisten und Redakteure des Verlages entwarfen konkreten Plan für Herausgabe und streben für dementsprechende Praktisierung, Zusammenfassung und Modernisierung der Bildungsinhalte, Verfassung und Zusammenstellung der Lehrbücher und Nachschlagewerke in enger Verbindung mit den wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen voran. Viele Nachschlagewerke und eigenartig lebhaft und wirklichkeitsnah hergestellte Movies aus dem Verlag erhöhen das Allgemeinwissensniveau der Studenten und Bewohner.